Wie ein Vogel auf der Leitung, wie ein Chor beim nächtlichen Umtrunk, blieb ich doch auf meine Art immer frei. Wie ein Wurm hängt am Haken, wie beim Ritter aus verstaubten Romanen, ging die Bande hin zu dir, ihren zwei. Und war ich auch mal unfein? Hoffe ich, du lässt es mir durchgehen. Und war ich auch unredlich? Hoffe ich, du weißt, es ging nie gegen dich. Wie ein Kind, das stillgeboren, wie ein Tier mit seinem Horn, ließ ich ab jeden, der die Hand reichte mir. Doch ich schwöre mit diesem Lied und bei allem, was ich versieh, werd ich alles wieder gut machen dir. Ich sah den Bettler sich stützend auf seinem Holzstiel, und er sagte mir, du sollst nicht bitten um so viel. Und eine schöne Frau, die lehnt an ihrer dunklen Tür. Sie rief mir zu, warum willst du nicht mehr von mir? Oh, wie ein Vogel auf der Leitung, wie ein Chor beim nächtlichen Umtrunk, blieb ich doch auf meine Art immer froh.